Am 9. September gab das Nuklearwaffeninstitut der DVRK in einer Erklärung bekannt, dass nach dem Konzept der Partei der Arbeit Koreas zur Entwicklung der strategischen nuklearen Streitkräfte einen Kernsprengkopf-Explosionsversuch erfolgreich stattfand. Darüber berichteten sofort am selben Tag die Nachrichtenagentur TASS in Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua in China, die Nachrichtenagenturen Kyodo und Zizi, der Rundfunksender NHK, die Zeitungen Nihon Keizai Shimbun, Tokyo Shimbun und Mainichi Shimbun in Japan, der TV-Sender Press in Iran, die amerikanische Nachrichtenagentur AP und die britische Nachrichtenagentur Reuters.